grüß ich dich, goldener Pracht. Die Wölbung gleicht der leuchtend Wunder, beim unhellen Beben der Nacht. Adamanten erglänzen die Treppen, die Stufen sind Blumen gewandt. Die Gänge aus köstlichen Perlen auf leuchtende Strahlen gebannt. Fürs Wehen, die magische Dufte ins Nerven der Garten hinein. Und Töne, sie tragen die Wonne auf Schwingen vor Brage ein. Es regnen die silbernen Wasser in Schalen von klarem Kristall. Die Früchte, sie glänzen und gleichen wie Funken aus Surtur-Metall. Die Mitte und jeder sind Alpen des Lichtes in Sindel und Gras. Und einziger Freudengefilde ist Ulmens Regentenpalast. Der liebliche Kinder umgeben die Eltern mit fröhlichem Spiel. So webet die Liebe Gewinde vom ewig unendlichem Ziel. Kein Maler vergangener Zeiten kennt eifrig mit fällendem Leid. Wer Liebe vor Hulden erworben, ist glücklich in Ewigkeit. Lichte Alpen reiten fröhlich auf dem Wolken Rossen hin, die im Flammenblut gebadet auf dem Himmelsbogen ziehen. Und sie ahnen eine Weise, seelenbunt, geheimnisvoll, wie die Erde Glanz und Flossen sich vor Dunkel schützen soll. Dunkel lauert, Unheil brütend, immer mit dem bösen Leid. Und es fällt, was groß und herrlich, unter Dunkels Grausamkeit. Worten hat wir, edle Söhne, alterweise, schön und mild. Ist des Sonnenlichtes Zierde und der Reinheit ihres Bild. Donnergold in Luft und Wolken gräbig zuckt sein Wetterstrahl. Sie schwinget grausam zürnend, frisst zu Kampfe seinen Stahl. Die Alpen leuchten selig, an die Welt zu Kraft verlieren. Froh macht was im Ton erstarrt, alles wieder neu.